Die warnenden Worte des Ministerpräsidenten haben an dem unseriösen Preisgebaren bislang nichts geändert. Taten folgten den Worten nicht. Aus Ost-Berlin, Wolfgang Hauptmann. Die soziale Marktwirtschaft erweist sich für die DDR als Abenteuer. Nicht nur für die verunsicherten Kombinate und Firmen, sondern auch für die Bevölkerung. Vor allem bei Nahrungsmitteln sind die Preise nach oben geklettert. Und selbst die niedrigsten Werte sind nach Meinung der Bürger und der Regierung noch zu hoch. Manfred Ortlieb, Preisexperte des Ostberliner Wirtschaftsministeriums, verlas bei einer Pressekonferenz empörende Beispiele. Jeder weiß, dass wir genügend Fleisch haben, dass wir eigentlich von Fleischberg schon sprechen können und trotzdem klappt das genau auf der Strecke am schlechtesten. Abgesehen von den Preisen, die hier angeboten werden, ist vor allen Dingen die Qualität sehr schlecht, sodass die Leute teilweise nicht wegen des Preises nur nicht kaufen, sondern weil die Schnitzel beispielsweise eben nach wie vor mit diesen dicken Fetträndern sind. Aber vielleicht mal zu den Preisen selber. Schweineschnitzel haben wir die niedrigsten Größen in Weimar festgestellt mit 8,90 Mark das Kilo. In Rostock mit 16,50 Mark den höchsten Wert. Bei Eiern und Kartoffeln sind die in einigen hundert Geschäften der DDR gesammelten Beispiele ebenso extrem wie bei Fleischwaren. Bei Brot, Butter und Milch ist eine leichte Normalisierung festzustellen. Aber allgemein herrscht der Eindruck vor, dass die Preisfreigabe von allzu vielen Geschäftsleuten und Verkaufsstellenleitern als Freibrief für ein Wettrennen zu möglichst hohem Gewinn gesehen worden ist. Hinzu kommt das Denken in den alten Strukturen von Befehl und Gehorsam, wo das Wort Initiative nur propagandistisch verwendet wurde. Nach Ortlieb hat sich bei der Befragung nach den Gründen für die großen Preisunterschiede gezeigt, dass die meisten Leute des Verkaufsstellenpersonals eigentlich überhaupt keine eigene Initiative zur Markt- oder Preisgestaltung suchen, sondern alle nach dem alten Motto warten, welche Preise gibt es von oben. Die Ostberliner Regierung beschließt, die Volkskammer ratifiziert und auf dem Papier müsste die Marktwirtschaft siegreich einziehen. In vielen Bereichen tut sie es sicherlich. Doch bleiben viele Verwundete am Wegrand zurück. Um bei den Preisen zu bleiben, wer laufen kann, kauft im Westen ein. Noch einmal Abteilungsleiter Ortlieb. Mit diesen überhöhten Preisen laufen uns unsere Bürger nach West-Berlin und in die BRD. Wir können eigentlich hier nur, das ist das Einzige, was uns bleibt, appellieren, wie gesagt, an unsere Verkaufseinrichtung, hier vernünftig die Preise zurückzuführen, damit der Umsatz auch in unseren Geschäften gewährleistet ist. Vor allen Dingen auch für die Bürger, die ja nur nicht so dicht dran wohnen wie wir hier in Berlin oder in den Grenzgebieten. Das kann nicht die Lösung der Marktwirtschaft sein, dass wir praktisch Einkaufstourismus organisieren. Wenn der Handel vernünftig ist, wird er die vom Produzenten empfohlenen Preise nicht unbesehen verlangen. Doch zwingen kann man ihn nicht. Und das Amt für Wettbewerbsschutz konnte bisher nicht einschreiten, weil es außer teuren Angeboten im selben Ort fast immer auch billigere gab. Der Verbraucher muss Lehrgeld bezahlen. Manche Experten zeigten sich bei dieser Pressekonferenz wenigstens in Sachen Lehrzeit optimistisch. So auch Ortlieb. Der Druck auf den Markt muss so groß werden, dass unsere Geschäfte runtergehen. So ist das. Genau so ist das. Und darum habe ich ja vorhin angedeutet, dass wir rechnen, dass das innerhalb der nächsten 14 Tage sich so eingepegelt hat, dass wir normale Verhältnisse einkehren. Man darf gespannt sein, ob und wie es Präsident Bush als Gastgeber auf dem Wirtschaftsgipfel im texanischen Houston gelingen wird, eine gemeinsame Linie in der Frage finanzieller Hilfe für die Sowjetunion zustande zu bringen. Unterschiedliche Ausgangspositionen bestimmen das Bild. Die zweiseitigen Gespräche unmittelbar vor Konferenzbeginn haben die Differenzen eher bestätigt. Hören Sie Joachim Lenz. Dies ist der erste Weltwirtschaftsgipfel, seit das osteuropäische Imperium der Sowjetunion sich aufgelöst hat, und es ist vermutlich der letzte Weltwirtschaftsgipfel vor der deutschen Vereinigung. Die Frage der künftigen Gestaltung westlicher Wirtschaftspolitik gegenüber dem Osten und insbesondere gegenüber der Sowjetunion steht konsequenterweise im Mittelpunkt der Beratungen der sieben größten Industrienationen der Welt, die zusammen mehr als 55% des globalen Bruttosozialprodukts erwirtschaften. Die deutsche Bundesregierung vor allem, aber auch die Regierungen in Paris und Rom drängen schon geraume Zeit darauf, der Sowjetunion Gorbatschows in einer schwierigen Phase der ökonomischen Umgestaltung des sowjetischen Wirtschaftssystems mit großzügigen Krediten unter die Arme zu greifen. Schließlich gilt es auch für die deutsche Vereinigung, ein günstiges Umfeld zu bewahren. Letzterem Argument gegenüber mag Washington sich nicht völlig verschließen. Es bleibt aber bislang dabei, eine umfangreiche Kredithilfe für Moskau macht für Amerika weder ökonomisch noch strategisch Sinn, solange Moskau keine komplette Wende zur Marktwirtschaft vollzogen hat und solange Moskau noch immer mit Milliardensubventionen Kubas Fidel Castro über Wasser hält, einen Steinwurf quasi nur vor dem Festland der USA. Wenn die Europäer eine Brücke nach Osten bauen wollen, mögen sie dies aus ihrer Interessenlage heraus tun, sagt Washington bislang, aber die USA werden sich dabei heraushalten. Die USA wollen ihrerseits vor ihrer Haustüre neue ökonomische Brücken schlagen, durch Schuldenerlass für die geplagten Volkswirtschaften Lateinamerikas, durch Wirtschaftshilfe dort, die schließlich in eine große amerikanische Freihandelszone münden soll. Großbritanniens Margaret Thatcher und Japans Premier Kaifu teilen George Bushs Ablehnung direkter und konzertierter Wirtschaftshilfe für Moskau. Wobei Kaifu zusätzlich darauf hinweist, dass, solange die Sowjetunion nicht bereit ist, 4 Kurileninseln an Japan zurückzugeben, Tokio Gorbatschow allenfalls geistig, aber nicht finanziell beispringen kann. Japan will zudem, notfalls alleine, wie Kaifu betont, seine asiatischen Interessen vorrangig verfolgen, durch Gewährung eines 5,5 Milliarden Dollar Kredits an Peking. Auch hier mag Bush nicht mitziehen, aber er stellt sich Tokio auch nicht in den Weg. Dies schien zunächst das Modell für diesen Weltwirtschaftsgipfel zu werden. Jeder baut in seiner Region jene Brücken, die das Interesse gebietet. Aber ein Brief Gorbatschows an den Gipfelgastgeber George Bush, in dem Gorbatschow um westliche Nahrungsmittelhilfe für sein Land nachsucht, um den Sowjetbürgern in einer Leidensphase der inneren Umgestaltung die Hoffnungen der Zukunft schon früher greifbar erscheinen zu lassen, ein Brief, in dem Gorbatschow vom Westen auch technische und finanzielle Hilfe erbittet, hat die Gipfellage kompliziert. Kanadas Premier Mulroney, bis dato ebenfalls ein erklärter Gegner westlicher Finanzhilfe an Gorbatschow, beschrieb die veränderte Lage mit dem Satz, jetzt muss dieser Gipfel für Gorbatschow den Anfang eines wirtschaftlichen Entgegenkommens finden. Wie die wirtschaftlichen Interessen im Falle Japans die Außenpolitik bestimmen, dazu nun aus Tokio Friedrich Voss. Die japanische Regierung hat unmissverständlich klargemacht, dass sie die UdSSR für noch nicht unterstützungswürdig hält. Die Regierung der Sowjetunion habe sich noch nicht ernsthaft um eine solide Wirtschaftsreform bemüht, noch zu hohe Geldsummen flössen in den Militärhaushalt, heißt es. Doch als wesentlicher Ablehnungsgrund wird die Kurilenfrage genannt. Die Sowjetunion hatte 1945 4 ehemals japanische Inseln im Norden der Inselkette okkupiert, die Japan seit 45 Jahren zurückfordert, was die UdSSR bisher verweigert. An der Kurilenproblematik ist bisher auch ein Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern gescheitert. Doch die Sowjetunion hatte Japan vor nicht allzu langer Zeit einen Kompromissvorschlag zur Lösung der Kurilenfrage unterbreitet. Die Kurilen sollten unter UN-Aufsicht zu einer japanisch-sowjetischen Handelszone werden. Japan hat diesen Vorschlag sofort als Zumutung zurückgewiesen. Dass es jedoch ein wirkliches Kompromissangebot der UdSSR war, wird dann klar, wenn man weiß, dass sich auf den 4 Kurileninseln wichtigste sowjetische Militärinstallationen befinden. So wenig Japan also die Sowjetunion unterstützen will, so nachdrücklich plant die Regierung, die Volksrepublik China wieder wirtschaftlich zu fördern. Im Gegensatz zu den westlichen Partnern, die die Reformen in Peking noch nicht für ausreichend halten, um den jetzt einjährigen Wirtschaftsboykott aufzuheben, will Japan schon in allernächster Zeit der Volksrepublik einen 5,4 Milliarden Dollar Kredit für den Zeitraum von 1990 bis 1995 zur Verfügung stellen, der schon 1988 versprochen war, dann aber gesperrt wurde. Tokio vertritt den Standpunkt, dass Peking wesentliche, die entscheidenden Schritte im Hinblick auf eine Liberalisierung und Reform getan habe. Schließlich seien die Ausgangssperren in Peking und Tibet aufgehoben, viele politische Gefangene freigelassen worden. Vor allem die Tatsache, dass der Oppositionsführer Fang habe ausreisen könne, beweise den guten Willen zur Reform. Man kann sogar in Wirtschaftszeitungen nachlesen, dass Japan im letzten Jahr in Paris von den westlichen Industrienationen gezwungen worden sei, sich dem China-Boykott anzuschließen. Japans Interessen liegen auf der Hand. Durch das Einfrieren der Wirtschaftskontakte und Wirtschaftsförderung sind wichtige chinesische Projekte, an denen Japan interessiert ist, storniert worden. Japan braucht den Markt in China dringend. Und vor diesem Hintergrund sind Menschenrechtsfragen für dieses Land eben dann zweitrangig. Andererseits warnt die japanische Regierung mit ein wenig Recht auch davor, die Volksrepublik China noch weiter zu isolieren. Man müsse dem Land eine Chance geben, sich wieder zu öffnen und weiterzuentwickeln. Bevor die Delegierten auf dem Parteitag der KPDSU in Moskau eine neue Führung wählen, muss noch eine neue Satzung verabschiedet werden. Der Entwurf dafür liegt vor, in dem es unter anderem heißt, nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus müssen Anordnungen der Parteiführung von der Basis befolgt werden. Aufschlussreicher waren für viele Delegierte sicher Informationen der Revisionskommission. Danach werden die Kosten des Parteikongresses mit umgerechnet 32 Millionen Mark veranschlagt. Zurück zum Parteistatut. Eine der Fragen war, wie die Parteiführung, die künftige, organisatorisch aussehen soll. Hören Sie Eduard Neumeier. Nun muss Michail Gorbatschow doch Generalsekretär der Kommunistischen Partei bleiben, gegen seinen ursprünglichen Willen, aber er trug es sichtlich mit Fassung. Der Parteitag hat sich, was seit Tagen erkennbar war, nicht mit der neuen Struktur abfinden wollen, die die Partei nach einem Vorschlag des Zentralkomitees hätte bekommen sollen. Der zuständige Ausschuss, der mit Hunderten von Eingaben allein zur Statutenänderung befasst war, hat deshalb heute ein ungewöhnliches Verfahren vorgeschlagen, das auch die Zustimmung der über 4.600 Delegierten fand. Die Beratung eines Parteistatuts ist einstweilen aufgeschoben. Lediglich jenes knappe halbe Dutzend von Paragraphen, die zur Wahl der künftigen Gremien nötig sind, wurde zur Entscheidung vorgelegt. Danach wird es künftig einen Generalsekretär an der Spitze der Partei geben, wie bisher, mit einem Stellvertreter, und das ist neu. Beide sind vom Parteitag direkt zu wählen, auch das ist neu. Wer nun Gorbatschow Stellvertreter werden wird, ist ein Rätsel, das bis zur Stimmauszählung voraussichtlich schon morgen ungelöst bleibt. Die Namen von drei Kandidaten kursieren. Der Gewerkschaftschef Jajajew wird genannt, der Innenminister Bagatin, ein Mann, der schon vorgeschlagen war als Gegenkandidat Gorbatschow für das Präsidentenamt der Sowjetunion, später auch wieder als Chef der neu gegründeten russischen KP, und der ehemalige ukrainische Parteichef Iwaschko. Keiner der Namen überzeugt bisher, und es dürften auch noch nicht alle sein. Man hat unter anderem mit Jegor Ligatschow zu rechnen, der hier auf dem Parteitag enorm viel Zuspruch hat. Das allerdings verhieße für die künftige Führung nichts Gutes. Und der Name Ivan Frolov, des Chefredakteurs der Pravda, ist auch im Spiel. Ferner hat sich Gorbatschows Absicht zerschlagen, eine Art Präsidium wählen zu lassen, das mehr repräsentativen Charakter hätte haben sollen. Nun wird es ein auf mindestens 23 Mitglieder erweitertes Politbüro geben. Ihm sollen alle ersten Sekretäre der Republikparteien angehören, ferner der Generalsekretär samt Stellvertreter, sowie einige Mitglieder qua Funktion. Das ist mit Sicherheit der Ministerpräsident, vermutlich auch der Verteidigungsminister und auch der Chef des KGB. Und zur Wahl kommen ungefähr 250 Mitglieder des Zentralkomitees. An diesem hektischen achten Tag des Parteikongresses hat es heute früh auch einige Aufregung gegeben um Alexander Jagodujew, dem ein Zirkular von anonymen Verfassern vorwarf, er habe sich mit Jungkommunisten getroffen, die Mitglieder der Demokratischen Plattform und der Marxistischen-Leninistischen Plattform seien. Vor ihnen habe er gesagt, es müsse einen neuen Hitler geben, der Ordnung schaffe. Schon einige Tage zuvor hatte es Verdächtigungen gegen Jagodujew gegeben, die einer Reise nach Litauen galt, bei der er die Litauer zur Sezession angestachelt haben solle. Jagodujew forderte die Untersuchung der Vorgänge, nachdem er anhand seines persönlichen Protokolls über seine Gespräche mit den Jungkommunisten die Verdächtigungen entkräftet hatte. Der Parteitag sprach ihm sein Vertrauen aus. Welche Atmosphäre dort herrscht, zeigen auch andere Gerüchte. So fragte ein Delegierter, ob die Partei und einzelne hochrangige Führer im Ausland Konten unterhielten oder Besitz hätten. Dies wurde vom Geschäftsführer des ZK der Partei, Nikolai Grudschina, verneint. Die stellvertretende Vorsitzende der Rechnungsprüfungskommission, Alani Sovtseva, wies weitere Behauptungen über ungesetzliche Privilegien der Führung zurück. Ein Politbüromitglied bekommt ein Gehalt von 1200 Rubel pro Monat, etwa 3500 Mark, ein Kandidat des Politbüros 1100 Rubel, ein ZK-Sekretär 1000 Rubel. Angeblich bekommen nur der Staatschef, der Vorsitzende des Obersten Sowjets und der Regierungschef Datschas vom Staat. Das kann durchaus wahr sein. Die vielen anderen Datschen werden wohl von der Partei gestellt. Eine Sendung von Rolf Clement. Grüß Gott und guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zu dieser Sendung. Der NATO-Gipfel am Ende der vergangenen Woche in London war eine Wegweisung des Atlantischen Bündnisses in die Zukunft. Wir wollen heute einige der Aussagen und Beschlüsse dieser Tagung dokumentieren und untersuchen, welche Bedeutung sie haben. Die Gipfelteilnehmer klopften sich am Ende der Tagung weitgehend selbst auf die Schulter. Zwar wehrte sich Bundeskanzler Helmut Kohl gegen den Eindruck einer Siegesfeier nach gewonnenem Kalten Krieg. Also, wenn wir das so gemacht hätten, wären wir um den Verstand gekommen. Und da wir unseren Verstand behalten wollen, werden wir so eine Feier nicht abhalten. Das ist ja ein bitterer Weg, dass sich die Idee der Freiheit durchgesetzt hat. Das ist wahr, das ist auch Grund zum Feiern. Aber wir haben noch ein weites Wegstück vor uns. Und das Schlechteste, was wir psychologisch tun können, übrigens gerade wir als Deutsche, ist, wenn wir an der falschen Stelle feiern. Bundeskanzler Helmut Kohl zu seiner Einschätzung des Gipfels. Dieses Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der NATO ist ein Markstein in der Geschichte unseres Bündnisses. Auf Grundlage der Solidarität der Verbündeten und des unverzichtbaren Sicherheitsverbunds zwischen den Demokratien Nordamerikas und Westeuropas hat unser Bündnis hier in London entschlossen die Chancen des Wandels in Europa ergriffen. Ich glaube, man darf sagen, wir haben uns an die Spitze der Entwicklung gestellt. Auf dem Gebiet der militärischen Sicherheit ist der europäische Wandel deutlich. Die vor dem Gipfeltreffen von der NATO erstellte Risikoanalyse spricht von einer günstigeren Sicherheitslage in Europa, als wir sie je in den Nachkriegszeiten erlebt haben. Dies erlaubt dem Bündnis, seine Strategie zukunftsgewandt anzupassen und daraus die notwendigen Folgerungen für die Struktur der Streitkräfte zu ziehen. Ähnlich wie er äußerten sich mit ihren Worten auch US-Präsident Bush und NATO-Generalsekretär Wörner. Etwas anders klang die Gipfeleinschätzung auch dieses Mal wieder bei der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Sie sagte: Wir alle wollten, dass die NATO sich der neuen Situation anpasst, die entstanden ist durch den Wandel in der Sowjetunion und in Osteuropa. Wir wollten auch, dass dieser Wandel weitergeht und wollten diese Länder davon überzeugen, dass sie nichts von der NATO oder einem vereinten Deutschland zu befürchten haben. Aber wir waren uns auch einig, dass wir eine starke Verteidigung aufrechterhalten müssen, weil man nie weiß, was in der Zukunft geschehen wird. Eine sichere Verteidigung ist das Fundament für alles andere und wir können die sehr bedeutsame Militärmacht und deren ständige Modernisierung nicht ignorieren, die die Sowjetunion unterhält. Unsere Aufgabe war es, zwischen diesen beiden Überlegungen eine Balance zu finden und das leistet die Londoner Erklärung. Die Londoner Erklärung, das ist das Kommuniqué dieses NATO-Gipfels, das die Überschrift trägt, die Nordatlantische Allianz im Wandel. Eine recht kurz gehaltene Bilanz des bisherigen Wirkens der NATO, in der auch betont wird, dass sie das erfolgreichste Verteidigungsbündnis der Geschichte sei, führt schnell zu der Gestaltung der Zukunft, politisch wie militärisch. Es kommt nicht von ungefähr, dass die NATO die politischen Komponenten ihres künftigen Wirkens, ihrer künftigen Struktur an den Anfang gestellt hat. Und da spielt natürlich die Rolle des sich vereinigenden Deutschlands eine hervorgehobene Rolle. Im Kommuniqué steht dazu: Mit der Vereinigung Deutschlands wird auch die Teilung Europas überwunden. Das geeinte Deutschland im Atlantischen Bündnis freiheitlicher Demokratien und als Teil der wachsenden politischen und wirtschaftlichen Integration der Europäischen Gemeinschaft wird ein unentbehrlicher Stabilitätsfaktor sein, den Europa in seiner Mitte braucht. Die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer politischen Union, einschließlich des Entstehens einer europäischen Identität im Bereich der Sicherheit, wird auch zur atlantischen Solidarität und zur Schaffung einer gerechten und dauerhaften Friedensordnung in ganz Europa beitragen. Und dann geht die NATO dazu über, dem Warschauer Pakt ein umfangreiches Angebot zu unterbreiten. NATO-Generalsekretär Manfred Wörner hatte schon zu Beginn der Tagung für das Bündnis festgestellt, dass der Kalte Krieg vorbei sei. Und er sprach von Freundschaft und Partnerschaft zu den Staaten Osteuropas. Im Kommuniqué steht dann einen Tag später zu lesen: Wir wissen, dass in dem neuen Europa die Sicherheit eines jeden Staates untrennbar mit der Sicherheit seiner Nachbarn verbunden ist. Die NATO muss zu einem Forum werden, in dem Europäer, Kanadier und Amerikaner zusammenarbeiten, nicht nur zur gemeinsamen Verteidigung, sondern auch beim Aufbau einer neuen Partnerschaft mit allen Ländern Europas. Die Atlantische Gemeinschaft wendet sich den Ländern Mittel- und Osteuropas zu, die im Kalten Krieg unsere Gegner waren, und reicht ihnen die Hand zur Freundschaft. Wir bleiben ein defensives Bündnis und werden das gesamte Gebiet aller unserer Mitglieder auch künftig schützen. Wir haben keinerlei aggressive Absichten und verpflichten uns zur friedlichen Lösung aller Streitigkeiten. Wir werden niemals und unter keinen Umständen als erste Gewalt anwenden. Diese Gewaltverzichtserklärung der NATO war nicht unumstritten. Es gab auf dem NATO-Gipfel Stimmen, die meinten, dies habe die NATO bereits auf ihrem Bonner Gipfel 1982 erklärt und eine solche Erklärung werde im Nachhinein entwertet, wenn man sie jetzt wiederhole. Aber um der Klarheit der Position willen hat man sie dann doch aufgenommen. Man wollte eben die Position der NATO in der sich neu formierenden Welt umfassend beschreiben. Nur es blieb in London nicht bei dieser einseitigen Gewaltverzichtserklärung. Bundeskanzler Helmut Kohl: Unser Bündnis schlägt vor, dies in einer gemeinsamen Gewaltverzichtserklärung der Mitgliedstaaten beider Bündnisse festzuschreiben. Wir bekennen uns damit zum Ziel, das unser Bündnis seit jeher vertreten hat, einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung, die alle Staaten und Völker Europas einschließt. Diese gemeinsame Gewaltverzichtserklärung, so hieß es dann ergänzend aus Delegationskreisen, könnte auf dem KSZE-Gipfel am 21. November in Paris feierlich abgegeben werden, wenn die osteuropäischen Staaten mitmachen. Zum politischen Neuanfang in der Kooperation anstelle der bisherigen Konfrontation gehört auch der ständige Austausch von Politikern und Botschaftern. Wir zitieren aus der Londoner Erklärung. In diesem Geiste und als Ausdruck der sich wandelnden politischen Rolle des Bündnisses laden wir heute Präsident Gorbatschow als Vertreter der Sowjetunion sowie Vertreter der anderen mittel- und osteuropäischen Länder nach Brüssel ein, um vor dem Nordatlantikrat zu sprechen. Ebenso laden wir heute die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik, der Ungarischen Republik, der Republik Polen, der Volksrepublik Bulgarien und Rumäniens zur NATO ein. Nicht nur zu Besuch, sondern um ständige diplomatische Verbindung mit der NATO aufzunehmen. Dies wird es uns ermöglichen, dass wir mit Ihnen unser Denken und unsere Vorstellungen in dieser historischen Zeit des Wandels teilen. Der NATO-Rat besteht in der Regel aus den Botschaftern, oft tagt er auf Außenministerebene und viele sind sich sicher, dass der Besuch Gorbatschows, wenn er denn zustande kommt, zu einer Ratstagung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs führt. Dies könnte bereits im Herbst sein, mutmaßte manch einer in London. Der Botschafteraustausch hat eine politische Dimension. Damit wird die NATO durch die Staaten des Warschauer Vertrages als politische Organisation anerkannt, und zwar mit einer gewissen Dauerwirkung. Denn Botschaften richtet niemand bei einer Institution ein, deren alsbaldige Auflösung er als realistische Perspektive sieht. Dieses Angebot an den Osten hat also neben dem Ziel einer besseren gegenseitigen Information durchaus einen für die NATO eigennützigen Nebeneffekt. Aber aus dem Geist der Verhandlungen in London lässt sich erkennen, dass dies wirklich nur ein Nebeneffekt ist. Weiter gehört zu dem Angebot der NATO ein weiteres Doktrinenseminar und der Austausch hoher militärischer Funktionsträger. Zweiter Schwerpunkt der NATO-Erklärung ist die Rüstungskontrolle. Dazu hat die NATO einen Fahrplan beschlossen, der zwar vorher in seinen Grundzügen bekannt war, aber als Votum aller 16 Staaten zusätzliches politisches Gewicht erhält. Dieser Fahrplan hat folgende Elemente. Die Wiener Verhandlungen über die Abrüstung konventioneller Streitkräfte sollen im Herbst abgeschlossen werden. Unmittelbar danach soll im selben Kreis der Verhandlungspartner über Truppenstärken verhandelt werden. Ebenfalls nach den Wiederverhandlungen soll über Nuklearsysteme, über Kurzstreckenraketen gesprochen werden. Gleichzeitig mit dem Beginn dieser Verhandlungen sollen Ost und West ihre Nukleargranaten abziehen. Bundeskanzler Kohl. Dieser Gipfel hat ein klares Signal für Abrüstung und Rüstungskontrolle gegeben. Die höchste Priorität aller Verbündeten ist es, bei den laufenden Wiener Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa noch in diesem Jahr zu einem ersten Abkommen zu kommen. Wir haben beschlossen, dass bei Unterzeichnung dieses Abkommens eine verbindliche Aussage zum Personalumfang der Streitkräfte eines vereinten Deutschlands gemacht wird. Eine derartige Aussage ist eine unerlässliche Wegemarke in Richtung auch auf die deutsche Einheit. Zu diesem letzten Punkt, weil er für Deutschland sehr wichtig ist, noch einmal eine Passage aus dem Kommuniqué. Wir schlagen vor, gleich nach Unterzeichnung eines KSZE-Vertrags Folgeverhandlungen im selben Teilnehmerkreis und mit demselben Mandat zu beginnen, um aufbauend auf dem dann vorliegenden Abkommen zusätzliche Maßnahmen zu treffen, einschließlich solcher zur Begrenzung des Streitkräftepersonals in Europa. Mit Blick auf dieses Ziel wird zur Zeit der Unterzeichnung des KSE-Vertrags eine verbindliche Aussage zum Personalumfang der Streitkräfte eines vereinten Deutschland erfolgen. Hier liegt eine wichtige Unschärfe im Kommuniqué, die noch zahlreiche Fragen aufwirft. Das Kommuniqué sagt nicht, wer die Erklärung über die gesamtdeutsche Truppenstärke abgeben soll, also ob es nur die Deutschen sind oder die NATO. Und es sagt wenig über die späteren Verhandlungen aus. Welche Armeen werden einbezogen in diese Obergrenzenverhandlungen? Die Franzosen und die Briten wollen keine solche Vereinbarung über ihre Truppenstärken, weil sie die Festlegung solcher Obergrenzen für eine rein nationale Angelegenheit halten. Die Flankenstaaten, vor allem die Türkei, wollen ihre Truppen nicht oder noch nicht reduzieren, weil sich dort die Bedrohungslage nicht verändert hat. Um am Beispiel Türkei zu bleiben, die Sowjetunion verlagert ihre aus Ungarn und der CSFR abgezogenen Truppen in den Militärbezirk Kiew. Weiter verbindet sich mit der Türkei eine Vielzahl von Stichworten, die Krisen markieren. Kurden, Armenien, Syrien, Irak, Grenze zum Nahen Osten. Die Türkei sieht sich unverändert einer Bedrohungslage ausgesetzt, die sich nicht entschärft hat. Dem will die NATO Rechnung tragen. Und es blieb in London eben vage, wie dies in den Obergrenzenverhandlungen geschehen soll. Für diese unscharfe Kommuniqué-Formulierung spricht natürlich, dass man so Handlungsspielraum behalten hat, den es weiterhin zu nutzen gilt. Bonn hat mit Unterstützung des amerikanischen Präsidenten George Bush durchgesetzt, dass die Zahl, die man sich als Obergrenze für gesamtdeutsche Streitkräfte vorstellt, nicht genannt werden muss. Die offizielle Verhandlungsposition Bonns, die wahrscheinlich beim deutsch-sowjetischen Gipfel am kommenden Wochenende erstmals genannt wird, liegt sicherem Vernehmen nach bei 400.000 Soldaten. Die FDP und Außenminister Genscher plädieren dagegen für eine Zahl zwischen 350.000 und 380.000 Mann. Parallel zu diesen Truppenverhandlungen wird dann über nukleare Kurzstreckenwaffen verhandelt. Dazu Helmut Kohl. Erstens wird die Rolle substrategischer Nuklearwaffen neu bewertet. Präsident Bush hat bereits im Frühjahr mit dem amerikanischen Modernisierungsverzicht für nukleare Kurzstreckenraketen und Artilleriemunition erste Konsequenzen gezogen. Baldige Verhandlungen über amerikanische und sowjetische Kurzstreckensysteme, für die in der NATO ein Mandat erarbeitet wird, und ein zügiger Abbau der nuklearen Artillerie sind hier in London beschlossene nächste Schritte. Unser Ziel ist also, wenn Sie so wollen, eine Doppel-Null-Lösung. Auf der Konferenz ist über die Modernisierung der verbleibenden Nuklearwaffen nichts gesagt worden. Erst nach der Konferenz bei ihrem Pressegespräch sagte die britische Premierministerin Thatcher, für sie sei klar, dass neue nukleare Abstandswaffen, die luftgestützt seien, im Tausch gegen veraltete Nuklearbomben eingeführt und in Deutschland stationiert würden. Die Amerikaner hätten, wie Franzosen und Briten, auch die Absicht, ihre Nuklearpotenziale modern zu halten. Sie konnte sich dabei auf die Wiederholung der entsprechenden Passagen aus dem NATO-Gesamtkonzept vom vergangenen Jahr in der Londoner Erklärung berufen. Und die NATO hat in London gesagt, wo die neue Strategie der NATO ihre Schwerpunkte hat, Bundeskanzler Kohl. Zweitens wird das Bündnis vom operativen Konzept der Vorneverteidigung abgehen. Es wird sich eine Verteidigung an den Grenzen mit einer deutlich verringerten Präsenz von aktiven Streitkräften zuwenden. Das Bündnis wird die flexible Erwiderung so verändern, dass sie eine verminderte Abstützung auf nukleare Waffen widerspiegelt. Nuklearwaffen als Systeme zur Kriegsverhütung, so steht es denn auch im Kommuniqué, das bei der Strategiedebatte etwas ausführlicher wurde als Kohl. Mit dem Abzug sowjetischer Truppen aus Mittel- und Osteuropa und der Durchführung eines Vertrages über die Begrenzung konventioneller Streitkräfte verändern sich die integrierte Streitkräftestruktur und die Strategie des Bündnisses grundlegend. Sie werden dann folgende Elemente umfassen. Das Bündnis wird über kleinere und umstrukturierte aktive Streitkräfte verfügen. Diese Streitkräfte werden hochmobil und anpassungsfähig sein, sodass den Verantwortlichen der Allianz bei der Entscheidung über die Reaktion auf eine Krise ein Höchstmaß an Flexibilität gegeben ist. Das Bündnis wird sich zunehmend auf multinationale Korps abstützen, die sich aus nationalen Einheiten zusammensetzen. Das Bündnis wird den Bereitschaftsgrad seiner aktiven Einheiten herabsetzen und die Ausbildungserfordernisse sowie die Zahl der Übungen verringern. Das Bündnis wird sich stärker auf die Fähigkeit verlassen, umfangreichere Streitkräfte dann wieder aufzustellen, wenn sie erforderlich werden. Dies hat für die Bundesrepublik recht konkrete Auswirkungen. Die nach Nationen organisierte Aufreihung der Streitkräfte an der innerdeutschen Grenze wird dadurch aufgelöst. Die NATO kann im Lichte dieser Entwicklungen die aufgrund der Wiener Verhandlungen notwendigen Truppenreduktionen so organisieren, dass zunächst die an der jetzigen innerdeutschen Grenze stationierten Truppen abgezogen oder verlegt werden. Gekaderte Verbände werden eine größere Rolle in der künftigen Streitkräftestruktur spielen. Das Kommuniqué sagt dazu: Im Zusammenhang mit diesen revidierten Plänen für Verteidigung und Rüstungskontrolle und unter Mitwirkung der Militärbehörden der NATO und aller betroffenen Mitgliedstaaten wird die NATO eine neue Militärstrategie des Bündnisses ausarbeiten. Diese führt, wo dies angezeigt ist, von der Vorneverteidigung weg und hin.